B2A. Also 5. ICR links, Thoraxdrainage mit Entleerung von ca. 500 ml Blut. Beatmungsschwierigkeiten, Aspiration? Nein, war alles unauffällig. Intubation ohne Probleme, AMV 7,5 Liter bei einer Beatmungsfrequenz von 12. Atemgeräusche beidseits vorhanden mit deutlichem Giemen links. Kreislauf stabil, Sättigung immer um die 99%. Ihr könnt ja mal eine BGA machen. Nach dem Thorax, ist das in Ordnung? Am besten wir lagern ihn mit unserer Schaufeltrage um. Analgesie? Hat vor 5 Minuten noch Fentanyl bekommen. Gut, Leute, alle auf mein Kommando. Silvia, pass auf die Drainage auf. Martin, du sicherst die Zugänge. Ich hab den Kopf. Alle bereit? Ja. Ja. 1, 2, 3 und los. Okay, Leute. Danke für die Übernahme. Ach so, die Polizei kommt gleich und bringt euch die restlichen Personalien.